Erster Gott sprach zu Jeremia. Das ist seine Nachricht. Zweiter Gott sagt, schreibe meine Worte in ein Buch. Dritter, die Zeit kommt. Mein Volk kommt nach Hause. Sie bekommen ihr Land wieder. Vierter, das sind Gottes Worte für Israel und Juda. Fünfter Gott sagt, wir hören Angst. Es gibt keinen Frieden. Sechster, können Männer Kinder bekommen? Nein. Warum haben sie so große Angst? Siebter, dieser Tag ist sehr schlimm. Jakob hat Angst. Aber Gott rettet ihn. Achter, Gott macht die Ketten kaputt. Ihr seid wieder frei. Neunter, sie dienen Gott. Sie haben einen neuen König. Zehnter, hab keine Angst, Jakob. Du kommst nach Hause. Du wohnst dort sicher. Elfter, ich bin bei dir. Ich strafe andere Völker. Ich strafe dich nur ein bisschen. Zwölfter, deine Wunde ist sehr groß. Sie tut weh. Dreizehnter, niemand hilft dir. Es gibt keine Medizin. Vierzehnter, deine Freunde vergessen dich. Ich habe dich bestraft. Du hast Fehler gemacht. Fünfzehnter, warum schreist du? Ich habe dich bestraft. Sechzehnter, deine Feinde werden bestraft. Wer dich bestiehlt, wird selbst bestohlen. Siebzehnter, ich heile deine Wunden. Andere sagen, niemand mag Zion. Ich helfe dir. Achtzehnter, ich baue die Häuser wieder auf. Die Stadt wird wieder schön. Neunzehnter, die Menschen singen und danken mir. Es werden viele Menschen sein. Zwanzigster, die Kinder sind wie früher. Das Volk ist stark. Ich bestrafe die Feinde. 21. Ein Anführer kommt aus dem Volk. Er darf zu mir kommen. 22. Ihr seid mein Volk. Ich bin euer Gott. 23. Ein großer Sturm kommt von Gott. Er trifft die bösen Menschen. 24. Gott tut, was er sagt. Später werdet ihr das verstehen.